Deutschlandfunk, Studiozeit. Eine Insel will ich haben. Unter diesem Titel stellen wir Ihnen ein Hörspiel von Fritz Rudolf Fries vor. Das Stück erzählt die Geschichte eines kleinen Jungen, der sich von den Gesprächen der Erwachsenen inspirieren lässt, selber Geschichten zu erfinden und später zu schreiben. Vor allem die Geschichte von der Reise um die Welt in 80 Tagen hat es ihm angetan. Der Junge heißt Jules Verne und unter diesem Titel schrieb er seinen berühmt gewordenen Roman. Ich hab zu tun! Lieber Papa, liebe Mama, nun bin ich auf der Insel, aber eigentlich ist es keine richtige Insel mit einem Ozean. Denn wenn ich mich anstrenge, kann ich hinterm Fluss die Kirchtürme von Norn sehen. Und wenn ich die Augen schließe, sehe ich euch auf und abgehen in unserem Haus am Fluss. Mir geht es gut, was ich auch von euch hoffe. Das heißt, mir geht es nicht ganz so gut, weil meine Cousine Caroline auch hier ist. Und ihr wisst ja, wie vorlaut sie ist. Ich habe schon einen Freund gefunden. Dieser ist der Sohn des Kapitäns Nemo und heißt Paul, genauso wie mein Bruder, den ich mit diesem Brief nicht grüßen möchte, weil er mir zum Abschied nicht sein Fernrohr leihen wollte. Dass ihr ihm zu Weihnachten mit C geschenkt habt. Stellt euch vor, mein Paul ist Schiffsjunge, aber er hat keine Lust, mit seinem Vater bis nach Amerika zu reisen. Bevor ich euch den wichtigsten Entschluss meines Lebens mitteile, erbitte ich ein Geschenk von euch. Es ist ein Telegraph, ein elektromagnetisches Schreibgerät, und zwar in der verbesserten Ausgabe von Monsieur Ampère und Mr. Ritchie. Eine ungeheure Erfindung, mit der man im Nu mit der ganzen Welt in Verbindung treten kann. Und ich will ja auch mit euch in Verbindung bleiben, sobald ich meine Insel entdeckt habe. Jules! Sturmhacker! Komm heraus aus deinem Bau! Ich hab dir was zu sagen! Caroline, du störst mich! Oh nein, ich habe leider ein Plex gemacht, weil ich an dieser Stelle unterbrechen musste. Caroline ruft mich und ein Kavalier muss den Befehl einer Dame gehorchen. Werner Junior und seine Spielkameraden. Cousine Caroline und ihr Sohn Paul, Herr Kapitän. Begabter Junge, dieser Jules. Leider zieht er während des Unterrichts immer ein Gesicht, als glaubte er nichts von den gesicherten Erkenntnissen, die Geschichte und Geografie in meiner Person zu bieten haben. So. Als gäbe es in unseren Disziplinen, die sich mit der Diesseitigkeit der Erde beschäftigen, außer in den Tiefen der Ozeane noch weiße Flecke. Sozusagen Tummelplätze für die Fantasie. Sehr richtig. Der Mensch ist die Mitte aller Dinge. Nur in seiner Seele kennt er unendliche Tiefen, wie beispielsweise das Meer, aber das ist Metaphysik. Sehr richtig, Herr Professor. Das Meer ist tief. Keiner hat es je richtig ausgelotet, mit Ausnahme der Toten, die gelegentlich über Bord gehen. Ja, die makabre Sprache der Seefahrer verbindet sich hier schnell mit der Selbstzufriedenheit der Geographie und der Geschichtswissenschaften. Dagegen die Mathematik, wie der Kosmos. Sprachen der Unendlichkeit. Du Jules, wir wollen Vogeleier suchen gehen. Paul kennt eine Menge gute Verstecke. Stimmt. Aber eigentlich langweilt mich die Natur. Ich wäre lieber in Paris, wo das wirkliche Leben ist. Die Natur langweilt dich? Denk doch nur an die Naturwissenschaft. Zoologie, Botanik, Mineralogie, Geologie. Habe ich alles längst hinter mir. Ich werde revolutionär. Angeber seid ihr, beide. Ihr wisst gar nichts. Ich zum Beispiel wünsche mir eine Korallenkette. Seht ihr? Da fällt euch nichts mehr ein. Wo willst du Korallen auf dieser langweiligen Insel finden? Da musst du schon ein paar tausend Meilen weit übers offene Meer segeln. Am besten bis zur Südsee. Das Schiff deines Vaters heißt Koralle. Warum wohl? Koralle, du heißt Caroline. Der Name hat Pauls Vater ihm gefallen. Also wenn ich mal eine Insel entdecke, nenne ich sie die Karolinische Insel. Darf ich vorstellen, Jules Verne, mein Entdecker. Ernsthaft? Ich fahre übers Meer und hol dir deine Korallen. Das ließe sich machen, wenn du an meiner Stelle wärst. Aber ein Bürgersöhnchen wie du, in ein paar Tagen musst du zurück zu deinen Eltern. Und den Paukern da oben. Trinken wir mit deinem Vater und lassen sich Geschichten erzählen. Also den Professor Littenbrock, unseren Geschichtslehrer, den kann ich eigentlich ganz gut leiden. Ich mag lieber Herrn Dr. Ferguson. Der kann so schön den Mund anhimmeln. Im Augenblick hängen sie alle an den Lippen von Monsieur Passepartout. Meine Herren, ich verwette das Vermögen meines Herrn Phileas Fogg. Seines Zeichens Millionär und Lord im englischen Unterhaus. Wir werden die Wette gewinnen. Und im Vertrauen will ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Aber bei der Ehre Frankreichs bitte ich die Herren um Verschwiegenheit. Die Ehre Frankreichs, Monsieur... Passepartout. Die Ehre Frankreichs, Monsieur Passepartout, ist mit englischen Pfundnoten nicht aufzuwiegen. Seit der Seeschlacht von Trafalgar, an der teilzunehmen ich, Kapitän Nemo, die Ehre hatte, verabscheue ich alles Englische. Da Frankreich die Schlacht von Trafalgar verloren hat, spezialisieren Sie sich auf den Import dieser exotischen Vögel, die uns hier die Ohren vollkreischen. Lassen Sie uns, meine Herren, auf den König von Frankreich anstoßen, der so weise war, alle ausländischen Waren, die englischen zumal, mit Einfuhrzöllen zu belegen. Frankreich ist eine Kolonialmacht und ich, Kapitän Nemo, trage dazu bei. Mit Papageien und mit Sandelholz. Gemach, Herr Kapitän, die Erde ist unser aller Haus. Zufällig befinden wir uns hier auf einer Insel, die aber zum Glück nur wie ein Vorort unserer geliebten Vaterstadt Nord ist, von wo aus wir bequem nach Paris reisen könnten, der Hauptstadt der Welt. Herr Professor Littenbrock, ich erlaube mir, Ihnen zu widersprechen. Bitte. Auch im Namen der Schüler, die Sie und ich am Königlichen Lyzeum von Nord unterrichten. Von Erde sind wir, aber eben deshalb müssen wir uns doch befreien. Hoch hinauf in den blauen Äther, zu Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Hinauf zu den Idealen unserer Väter. Ja, ja. Ich persönlich, meine Herren, arbeite seit langem insgeheim an den Plänen zu einem lenkbaren Ballon. Mhm. Gottlob verbietet unsere königliche Verfassung eine allzu ausschweifende Fantasie. Gottlob, ja. Denn nicht die Luft gilt es zu beherrschen, sondern die Meere. Wir Seeleute sind die eigentlichen Soldaten dieser Zeit. Wie hätten wir sonst die Zivilisation ans Horn von Afrika, ans Gestade der guten Hoffnung oder nach Ceylon, der Insel der Gewürze, gebracht? Zugegebenermaßen sind wir Franzosen etwas spät dran, nachdem Spanier und Portugiesen und Engländer uns Gold, Elfenbein und Pfeffer vor der Nase weggeschnappt haben. Was ist das nur für ein Schiffskapitän? Hat nichts anderes im Kopf als Pfeffer und Papageien. Du, Paul, stell dir vor, du hättest ein Schiff, das ganz aus Eisen ist. Wie ein Walfisch kann es unter Wasser fahren. Und stell dir vor, ein Kanonenboot der königlich-englischen Marine wird uns jagen. Sie schießen aus allen Rohren. Aber ihre Kugeln prallen ab von unserem eisernen Unterwasserschiff, wie ausgespuckte Kirschkerne. Bling, bling, bling, bling. Und du, Paul, heißt Nemo. Bist Kapitän dieses Wunderschiffes, das den schönen Namen Nautilus trägt. Oh ja. Und wer bist du? Ich bin Professor Arorax, der Bauer des Schiffes. Und ich? Caroline, du bist nett. Der beste Walfänger der kanadischen Gewässer. Okay. Jetzt geht's los. Mit einem einzigen Rammstoß zerschneidet unsere Nautilus das Schiff der Royalisten. Oh Gott. Kapitän Nemo, der Rächer der Ausgebeuteten dieser Erde. Typisch, Männer. Das Einzige, was euch einfällt, ist Krieg und Verderben. Nicht unbedingt. Wie du hörst, haben wir sogar so was Friedfertiges wie eine Orgel an Bord der Nautilus. Also gut. Kapitän Nemo hat sich eine wunderschöne Koralleninsel ausgesucht. Mitten im Pazifik. Und die Männer tauchen nach einer Kette für mich. Nee, ihr seid an Land gegangen und habt die eingeborenen menschenfressenden Papuas aufgeschreckt. Nun bedrohen diese Wilden unser Schiff. Ihr seid voller Furcht. Aber ich spiele seelenvoll Orgel. Sie sind's, Professor. Hatten Sie Glück auf der Jagd? Ja, Kapitän. Aber leider haben wir einen Trupp Zweifüßler herbeigelockt. Ihre Nähe macht mir Sorgen. Was für Zweifüßler? Wilde! Und wenn Sie diese hier nicht an Bord der Nautilus haben wollen, dann müssen Sie einige Vorkehrungen treffen. Nun beruhigen Sie sich. Entspannen Sie mal, Professor. Es besteht kein Grund zur Besorgnis. Aber es sind viele. Wie viele haben Sie gezählt? Mindestens 100. Selbst wenn alle Bewohner Neuguineas am Ufer versammelt wären, bräuchte die Nautilus ihren Angriff nicht zu fürchten. Was wir nicht haben, denken wir uns aber dennoch. Die Ausbeutung der Bodenschätze... Meine Herren, mein Geheimnis. Was ich meine, ist, die Ausbeutung der Bodenschätze führt uns stracks in die Tiefen der Erde. Eine Diebesjagd rund um die Welt. Ach. Na, was für eine Wette. 80 Tage haben wir Zeit. Richtig, junger Freund, der Spleen Ihres Engländers. Phileas Fogg. Fogg! Ein komischer Name. Erinnert mich an das englische Wort für Nebel. Ja. Ist er etwa unsichtbar, Ihr Herr? Keineswegs. Unsichtbar ist nur der Dieb, den wir jagen. Ach, Sie jagen einen Dieb. Nun rücken Sie schon mit der Sprache raus. Die Sache verhält sich so, meine Herren. Der Bank von London sind durch Diebstahl 10.000 Pfund abhanden gekommen. Der Dieb hat mit der Beute die britischen Inseln verlassen und hält sich irgendwo auf der Welt versteckt. Wir haben gewisse Informationen, über die ich nicht reden darf. Mensch, in 80 Tagen um die Welt. Du Süße, stell dir doch einfach vor, du bist Phileas Fogg. Und ich Passepartout. Okay, also du sitzt in deinem Sessel und schläfst. Warte, es ist 19:15 Uhr. Bang, bang. Passepartout, ich rufe Sie schon zum zweiten Mal. Es ist noch nicht Mitternacht. Ich mache Ihnen keine Vorwurf. In 10 Minuten reisen wir ab um die Erde. Rundherum? Yes, in 80 Tagen um die Erde. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Und die Koffer? Wir brauchen nur eine Reisetasche, 2 Baumwollhemden und 3 Paar Strümpfe. Alles andere kaufen wir unterwegs. Hier, meine Tasche. Passen Sie auf. Es sind 20.000 Pfund drin. Mert. Ja, wartet mal. Was ist denn mit mir? Was spiele ich denn? Du bist Mr. Fix, der Detektiv von Scotland Yard, der dem Falschen hinterher rennt. Du gibst gerade ein Telegramm auf an deinen obersten Boss. Das lautet... Na, lass mich. Bin Bankräuber Phineas Fogg auf der Spur. Stopp. Anfordere Haftbefehl nach Bombay. Stopp. Unterschrift Fix Geheimagent. Stopp. Die Glock schlägt eins. Oh. Mein Herr befindet sich im Haus von Monsieur Verne, einem alten Studienfreund. Ich muss ihn abholen. Schneller als zu Lande oder zur See könnte man Ihren Dieb, Monsieur Passepartout, aus der Luft jagen. Denn die Gerade ist noch immer die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten. Und Sie müssten nicht den Umweg nehmen über die tausendfach gefalteten Alpen oder vom Durst geplagt stecken bleiben bei einer Kamelreise über die Dünen der Wüste Sahara. Samuel, wenn mich nicht alles täuscht, bewegt sich dort hinten ein Trupp. Ob Menschen oder Tiere, kann ich noch nicht unterscheiden. Auf jeden Fall sind sie sehr schnell. Es wirbelt eine Staubwolke auf. Aber wir sind schneller und werden sie leicht einholen. Es gibt keine Pferde, die so schnell laufen, wie ein Ballon fährt. Nein, es sind Araber. Im gestreckten Galopp. Das kann ich ganz genau erkennen. Der Anführer, dem sie folgen, reitet ungefähr 100 Schritt voraus. Soll ich höher gehen? Warte noch, Samuel. Ich finde es sonderbar. Ich habe fast den Eindruck, dass sie nicht jemanden folgen, sondern jemanden verfolgen. Bist du sicher, Dick? Nein, ich irre mich nicht. Sie sind auf der Jagd, aber auf der Menschenjagd. Ja, er ist es. Er sitzt auf dem Pferd, das den anderen voraus ist. Das ist Joe. Und ist auf der Flucht. Was sollen wir tun? Abwarten. Und die Araber? Die holen wir ein. Wir werden sie sogar überholen, falls Joes Pferd durchhält. Was macht er denn? Er rechnet darauf, dass wir begreifen, was er will. Ah, der prachtvolle Busche. Wir werden ihn mit dem Ballon entführen, beim Bart dieser Araber. Und jetzt halte dich bereit, alle Sandsäcke auf einmal über Bord zu werfen. Aber nicht, bevor ich das Kommando dazu gegeben habe. Andernfalls verfehlen wir Joe und er ist verloren. Achtung! Ich bin bereit, Dr. Gisson. Hätte der Doktor geschrien und dann die Stricklade hinuntergeworfen. Beim Ruf des Doktors hätte sich Joe umgedreht, ohne sein Pferd anzuhalten. Die Stricklade hing ja in dem Augenblick, an dem er sie gepackt hätte, in Reichweite neben ihm. Jetzt abwerfen! Ist geschehen! Mit einem Satz würde der Ballon um ein Gewicht erleichtert, das größer war als meines, 50 Fuß in die Höhe springen. Und ich, Joe, klammere mich mit aller Kraft an die Leiter, die wild hin und her schwankte und kletterte mit der Geschicklichkeit eines Akrobaten hoch. Bis ich hier bei meinen Freunden angelangt wäre, die mich in ihre Arme schließen. Will, wo gehst du hin? Auf mein Zimmer! Na? Wäre das was? Ja. Aber ich weiß nicht, ob die englischen Gesetze der Fairness es erlauben, einen Dieb zu jagen mit anderen Mitteln als mit denen, die ihm selber zur Verfügung stehen. Da müsste ich meinen Herrn, Mr. Fogg, fragen. Die Antwort bringe ich Ihnen in spätestens 80 Tagen. Willkommen in unserem Hause, Eure Lordschaft. Oh, erlauben Sie. Meine Gattin. Es ist uns eine Ehre, Mr. Fogg. Nee, leider sind die Kinder aushäusig. Unser jüngster Jules verbringt seine Ferien auf der Insel vor der Stadt. Für meinen Geschmack liebt der Inseln etwas zu sehr. Oh. Ach ja, entschuldigen Sie. Ein Glas Portwein gefällig? Oder ein Punsch? Aha. Ich vergaß, die Briten sind bekannt für ihre Schweigsamkeit. Oh. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Richtig, bei meinem Sohn Jules. Wir erwarten ihn heute zurück. Er kommt. Herein. Ein Brief von Jules? Danke. Er schreibt nun mal gern, unser kleiner Jules. Sie können gehen. Aber Sie sollten die Orthographie sehen. Grauenhaft. Ja, wovon sprachen wir gerade? Orthographie. Richtig. Mr. Fogg, wir haben uns entschlossen, unseren Sohn nach England zu schicken. Bitte sehr. Für eine kräftigende Ausbildung nach allen Richtungen. Oh. Er soll später einmal Jurist werden, wie sein Vater. Und ich halte die englischen Rechtsanwälte für die besten in der Welt. So? Nicht wahr. Drum, falls er Ihnen seine Aufwartung machen dürfte. Aber erst übers Jahr. Wir würden uns glücklich schätzen, wenn er bei Ihnen vorsprechen dürfte. Dabei könnte der Bengel längst zu Hause sein. Stattdessen... Meine Cousine Caroline Paul, der Sohn des Kapitäns Nemo, Schiffsjunge. Schiffsjunge? Der Bengel wird doch nicht Schiffsjunge werden wollen. Himmel, er will ein Geschenk von uns. Ein Telegraph, ein elektromagnetisches Schreibgerät in der verbesserten Ausgabe, um mit der ganzen Welt in Verbindung zu... Very well. Abgelehnt, Euer Ehren. Ich meine, bitte um Vergebung, nicht Sie, Mr. Fogg, sondern das Kind und seine fantastischen Vorstellungen. Jury. Was geschenkt wird, meine Liebe, bestimme in diesem Hause noch immer ich. Aber einmal könntest du doch eine Ausnahme machen. Ein Telemat, ein Tele... Telegraph. Mat. Graf. Telegraph. Die ganze Welt. Very well. Du hast an der Tür gehorcht. Tritt nur näher, Schüler Jules Verne. Es ist keine Schande, Männer der Wissenschaft, ihre Geheimnisse abzulauschen. In der Tat, wenn ich das hinzufügen darf, meine Herren. Ich war auf dem Weg zu meinem Zimmer. Da hörte ich... Ja, aber begriffen hast du nichts, was? Nein, Sie haben gesagt, die Erde wird immer kleiner. Weil die kürzeste Strecke von einem Punkt zum anderen... Vorsicht, Vorsicht. Was für ein Rechenexempel willst du uns jetzt vormachen? Der Schüler Verne ist bekanntlich ein Fantast, auch im Faktischen. Ich meine, ich wollte sagen, ja? Die Erde ist wie eine Insel im Kosmos, umgeben vom blauen Äther, der ein Meer der Luft ist. Und du möchtest gern der Robinson Crusoe dieser Insel sein, was? Und wer ist dein Freitag? Oh, bei Gott, ja, die Zeit drängt und ich verplaudere mich. Längst müsste ich meinen Herrn abgeholt haben. Unser Dieb bekommt sonst zu viel Vorsprung. Ja, dann laufen Sie, laufen Sie. Was? Sie haben Ihr Reisegepäck vergessen. Oh, mein Regenschirm. Ist überlegt? Unumstößlich? Ich werde dich bei deinen Eltern nicht verpetzen. Wenn du nur versprichst, dass du eine Insel entdeckst und mir eine Korallenkette mitbringst. Versprochen. Jetzt gehe ich an Bord der Koralle und verstecke mich bis zur Ausfahrt. Wenn mir nur das Herz dabei nicht bricht. Wenn man dich liebt, kann man jeder Gefahr trotzen. Junge ist von Sinn. Und teile ich euch schweren Herzens mit, dass ich noch heute in See steche? Das muss sofort verhindert werden. Ja? Passepartout. Der Diener meines Herrn, Mr. Phileas Fogg. Die Reisetasche, Passepartout. Aber, Sir... Passepartout, Sie kommen doch von der Insel. Wissen Sie, was geschehen ist? Unser lieber Jules... Ma chérie, ich bitte dich. Passepartout, er schreibt, dass er heute in See stechen will. Ja. Was wissen Sie davon? Aber so reden Sie doch, Mann. Was wissen Sie? Ja, dann kann er nur auf dem Schiff von Kapitän Nemo angeheuert haben. Denn das war das einzige Schiff im Inselhafen. Wie spät ist es? Ein Viertel auf fünf. Tja, dann ist er längst weg. Nein! Oh, mein kleiner Schiff! Ich hab's. Ja? Dem Kühnen ist das Glück hold. Bitte? Kapitän Nemos Schiff hält noch einmal, bevor es die Wellen des Atlantik erreicht, in Pembeuf. Pembeuf? What's this? Pembeuf im Süden der Bretagne. Pembeuf. Auf nach Pembeuf. Wir jagen ihn. Aber er ist doch kein Dieb. Er stiehlt sich davon. Ich krieg den Kerl. Halt! Halt! Nimm mich doch mit! Madame, Sie brauchen sich nicht zu beeilen. Kapitän Nemo ist erst um 18.16 Uhr in Pembeuf. Pembeuf. Habe ich keine. Aber warum bin ich so müde? Eigentlich bin ich viel zu oft müde. Das passt nicht für einen richtigen Seefahrer und Entdecker. Ich werde mir alle Hauptstädte der Welt aufsagen, um wach zu bleiben. Und sobald das Schiff auf offener See ist, trete ich heraus und stelle mich als der neue Schiffsjunge vor. Paul! Die Hauptstadt von Frankreich heißt Paris. Die Hauptstadt von England ist London. Die Hauptstadt von Island heißt Reykjavik. Durch die isländischen Vulkane hinab, junger Mann, steigen wir zum Mittelpunkt der Erde. Welche Mühsal. Ich lade Sie ein, junger Mann, Gast meiner Tauchstation zu sein. Mein Unterseeboot heißt Nautilus. Was für ein lächerlicher Name, Nautilus. Meine Berge in Island heißen Snæfellsjökull und der Krater, der uns aufnimmt, heißt Skartaris. Diese Namen sind des Teufels. Hoch hinauf in den blauen Äther, es beginnt das Zeitalter der Luftschifffahrt. Victoria heißt mein Ballon. Haben Sie nicht Lust, mein Kulist zu sein, Mama? Ja, ich komme. Ich erhebe mich schon. Hierher, zu mir. Entziffern Sie auf der Stelle diese isländischen Hieroglyphen. Mesunka seur ar itse dog signita mortu eserezerete und so weiter hier. In Snæfells Jokulis Kraterem Kem. Delibat umbras Kataris. Julii intra calendas descende. Audax viator. Et terrestre centrum atinges. Quod feci anes sagnus. Nicht einfacher als das, Jules. Guck, was hier steht. Steig hinab in den Krater des Snæfellsjökull, den der Schatten des Skartaris vor dem 1. Juli liebkost, kühne Wanderer. Du wirst zum Mittelpunkt der Erde gelangen. Was ich getan habe, anes sagnus. Frau Lore! Onkel Lindenbrock! Jules, bist du es? Ja! Ja! Mein Junge, wo bist du? Verloren! Im tiefsten Dunkel verloren. Die Lampe! Und die Lampe? Verschwunden! Armer Jules, verlier den Mut nicht. Hör mir zu. Wir haben dich überall im Tunnel gesucht, konnten dich aber nicht finden. Unsere Stimmen erreichen dich jetzt zwar, aber unsere Hände können sich nicht berühren. verzweifle nicht, Jules. Etwas, wenn man sich hören kann. Man muss vor allem wissen, wie weit wir voneinander getrennt sind. Das lässt sich leicht feststellen. Hast du deinen Chronometer? Ja! Gut, dann nimm ihn. Sprich meinen Namen aus. Und merke es dir genau die Sekunde, in der du sprichst. Ich werde ihn wiederholen, sobald ich ihn höre. Und du wirst die genaue Sekunde feststellen, in der meine Antwort zu dir gelangt. Gut. Und die Hälfte der Zeit zwischen meiner Frage und deiner Antwort wird zeigen, wie viel Zeit meine Stimme braucht, um zu dir zu gelangen. Ja! Onkel. Bist du bereit? Ja. Pass also auf. Ich sage jetzt deinen Namen. Jules. Ja. Anderthalb ein Achtel Meilen. Anderthalb Meilen. Nun, die lassen sich bewältigen. Aber muss ich hinauf oder hinunter? Hinunter. Denn wir sind in einen weiten Raum gekommen, in den mehrere Tunnel münden. Der, durch den du gegangen bist, wird dich bestimmt dorthin führen. Denn all diese Spalten, diese Risse in der Erde, gehen strahlenförmig von der riesigen Höhle aus, in der wir uns befinden. Steh darum auf und mach dich auf den Weg. Geh! Schlepp dich dahin, wenn es sein muss. Rutsche steile Abhänge hinunter. Und am Ende des Weges werden unsere Arme dich empfangen. Auf Wiedersehen, Onkel. Ich gehe. Sobald ich auf dem Weg bin, werden wir nicht mehr miteinander sprechen können. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Jules. Kapitän, da unten im Laderaum liegt ein Junge. Hans, bringen Sie den Jungen rauf. Nein, ich will nicht. Ich fahre zur See. Komm heraus, mein Junge. Deine Eltern wollen mit dir sprechen. Jules, liebes Kind. Jules. Mein Herzenskind. Hab keine Angst. Komm heraus, Jules. Ja, Papa. Kannst du mir einmal sagen, was du dir dabei gedacht hast? Nein, Papa. Rede. Ja, Papa. Dein Vater möchte wissen, warum dir die hohe See lieber ist als die hohe Schule. Nehmen Sie mich mit auf Ihre Reise in die Tiefe der Meere, Kapitän Nemo. Ich kenne Ihre Nautilus. In meinem Versteck habe ich sie mir vorgestellt. Sie hat sogar eine Orgel im Salon. Ja, das spricht ja ein Fieber. Lassen Sie mich. Vielleicht. Kennt er meine geheimsten Wünsche? Ein schlankes Schiff, ganz aus Eisen, das unter Wasser fahren kann. Ausgeschlossen. Auf der Stelle schwörst du mir. Aber vielleicht entschließe ich mich, mit dem Ballon Victoria zu reisen, den Dr. Ferguson baut. Jetzt fantasiert er wirklich. Herr Dr. Ferguson erwartet dich zum Unterricht. Morgen früh, pünktlich um 8. Jules, du musst dich nicht fürchten. Ich fürchte mich nicht. Alter Geschwätz. Ich fordere von dir Gehorsam. Ich wiederhole, Gehorsam. Gehorsam, du schwörst jetzt, mein Sohn. Du schwörst, mein Sohn, mir von nun an aufs Wort zu gehorchen und dich durch Fleiß zum Studium der Rechtswissenschaft vorzubereiten und für alle Zeiten den Fantastereien vom Meer abzuschwören. Jules, antworte deinem Vater. Digga, Geograf zu werden, wie lächerlich. Längst ist die Welt aufgeteilt. Keine einzige Insel ist übrig geblieben. Jetzt kommt es darauf an, die Welt zu verwalten. Und für dich kommt es darauf an, zu lernen. Zu lernen. Zu lernen. Und nochmals zu lernen. Ja, Papa. Komm jetzt herauf. Ja, Papa. Ich meine... Komm jetzt. Ja, Papa. Und ich schwöre, was in acht alles im Leben ist Gefahr, drum höher hinaus. In der Tiefe der Erde werden wir das Geheimnis der Vulkane erkunden. Hinab mit uns, junger Mann. Schreiben Sie als Titel Jules, unser Geheimnis auf die Barrikaden von Paris. Ja. 20.000 Meilen unter dem Meer. Seite 1. Eine seltsame, unerklärliche Naturerscheinung erregt im Jahre 1866 großes Aufsehen. Die Bevölkerung war durch Gerüchte beunruhigt. Matrosen und Kapitäne, Kaufleute und Reeder sowie Offiziere der Kriegsmarine gerieten in Aufregung, ja, sogar die Regierungen in Europa und Amerika schalteten sich ein. Zum Vorteil Frankreichs? Zum Vorteil Frankreichs. Ich sage Ihnen, die größte Überraschung, die uns, meinem Herrn Phileas Fogg und mir bei dieser Jagd mit der Zeit wurde, war, wie soll ich es erklären? Sagen Sie es schon, Ihre Sätze, Herr Passepartout, sind am Ende so lang wie Ihre Reisewege um den Erdball. Da haben Sie gut beobachtet, Herr Professor Lippenbrock. Die Sprache ist schließlich der Ausdruck dessen, wie der Geist in uns atmet. Aber was wollte ich sagen? Ihr größtes Erlebnis auf dieser Reise. Richtig. Als wir heimkehrend den kleinen Umweg über die Kanarischen Inseln machten, erlebten wir, wie man einen Schriftsteller Kraft seiner Werke zum Gouverneur einer der Inseln ausrief. Dieser Schriftsteller hieß Jules Verne. Jawohl. Der Verfasser der Reise zum Mittelpunkt der Erde, der 20.000 Meilen unter dem Meer, der 5 Wochen im Ballon. Und der Reise um die Erde in 80 Tagen. Der Reise um die Welt in 80 Tagen. Ach, mein Herr, Sie nehmen mir jede Gelegenheit, im Alter meine Memoiren zu schreiben. Und nun schwöre. Ich weiß, mein lieber Lindenburg, auf den Kanarischen Inseln gibt es 3 interessante Dinge zu studieren, wobei ich jetzt nicht an den Pico von Teneriffa denke, den ich schon immer zu sehen gewünscht hätte. So benutze ich denn die Gelegenheit, während ich auf ein Schiff warte, das mich nach Europa zurückbringt, diesen berühmten Berg zu besteigen. Ihn zu besteigen. Ihn zu besteigen, mein lieber Jules Verne, ich bitte Sie, wozu soll das dienen? Das Zeitalter der Entdeckung, mein Lieber, ist passé. Gerade. Ja, Papa. Und nun schwöre. Die Welt ist im Kopf. Jules. Die Welt ist im Kopf. Die Welt ist in meinem Kopf. Der Kopf gehört mir. Also gehört mir die Welt. Jules, was faselst du wieder? Schwöre. Ich schwöre. Ich bin Jules Verne. Eine Insel will ich haben. Unter diesem Titel brachten wir ein Hörspiel von Fritz Rudolf Ries. Unter der Regie von Hartmut Kirste sprachen unter anderem Matthias Wöhrle, Horst Sachtleben, Ulrike Bliefert, Wichert von Röll, Felix Mader, Ludmila Huster, Markus Hoffmann, Charles Wirz, Christian Brückner und Ernst A. Schepmann. Die Musik schrieb Hermann Josefs. Wir brachten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks. In dieser Woche haben wir noch zwei weitere Hörspieltermine. Als Mitternachtskrimi hören Sie zu Beginn der Samstagnacht um 0.05 Uhr ein Kriminalstück von Nikolai von Michalewski mit dem Titel Gastspiel in Venedig. Am Samstagabend um 20.05 Uhr stellen wir Ihnen wieder das Hörspiel des Monats vor. Ein Stück mit dem Titel Der Wind geht gen Mittag und kommt herum zur Mitternacht. Briefe über die Zerstörung Jugoslawiens. Thank you.